Book 2 48 48 Aktivitas saat liburan Urlaubsaktivitäten Urlaubsaktivitäten Apakah pantainya bersih? Ist der Strand sauber? Ist der Strand sauber? Apa di sana bisa berenang? Kann man dort baden? Kann man dort baden? Apakah tidak berbahaya berenang di sana? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Apa di sini bisa meminjam payung? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Apa di sini bisa meminjam kursi malas? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Apa di sini bisa meminjam perahu motor? Kann man hier ein Boot leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Saya ingin sekali berselancar. Ich würde gern surfen. Ich würde gern surfen. Saya ingin sekali menyelam. Ich würde gern tauchen. Ich würde gern tauchen. Saya ingin sekali berski air. Ich würde gern Wasserski fahren. Ich würde gern Wasserski fahren. Apakah bisa menyewa papan selancar? Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man ein Surfbrett mieten? Apakah bisa menyewa peralatan selam? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Apakah bisa menyewa peralatan ski air? Kann man Wasserskier mieten? Kann man Wasserskier mieten? Saya masih pemula. Ich bin erst Anfänger. Ich bin erst Anfänger. Saya sudah bisa sedikit. Ich bin mittelgut. Ich bin mittelgut. Saya belum bisa sama sekali. Ich kenne mich damit schon aus. Ich kenne mich damit schon aus. Di mana ada lift untuk ski? Wo ist der Skilift? Wo ist der Skilift? Apakah kamu bawa alat ski? Hast du den Skier dabei? Hast du den Skier dabei? Apakah kamu bawa sepatu ski? Hast du denn Skischuhe dabei? Hast du denn Skischuhe dabei?